Den Namen kennt zwar keiner, aber fast jeder ist schon einmal mit Triclosan in Berührung gekommen. Seit Jahren wird es in Arztpraxen und Kliniken als Desinfektionsmittel genutzt. Zu Hause kann der Stoff in Deos, Zahnpasta und Mundwassern stecken, in Schminke, Putzmittel oder Seife. Außerdem soll er verhindern, dass Sport- und Funktionstextilien oder Schuhe schlecht riechen. Das klingt alles gut, ist es aber nicht, sagt Frauke Stock, Diplombiologin beim Umweltbundesamt. Es ist so, dass Triclosan für die Umwelt sehr giftig ist. Es wirkt auf sehr verschiedene Organismengruppen wie Fische, Wasserflöhe und Algen und das eben in schon sehr niedrigen Konzentrationen. Wir sprechen da von Mikrogramm pro Liter Konzentrationen. Seit 1972 ist die Substanz auf dem Markt. Erste gravierende Wirkungen wurden im Jahr 1998 entdeckt. Triclosan fördert nicht nur Antibiotikaresistenzen, der Stoff kann Allergien auslösen und den Hormonhaushalt durcheinander bringen. Unter Lichteinstrahlung kann er in eine giftige Dioxinverbindung umgewandelt werden. Damit nicht genug, belegen Studien. Kerstin Etzenbach-Effers ist Chemikerin und Expertin für Umwelt- und Gesundheitsschutz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Triclosan wurde zum Beispiel im Nabelschnurblut, in der Muttermilch und im Urin nachgewiesen. Und in Zellkulturen wurde auch hormonelle Wirkung dieses Stoffes nachgewiesen, zum Beispiel im Bereich der Schilddrüsenhormone. In Kläranlagen kann Triclosan nicht vollständig abgebaut werden und gelangt in Gewässer. So verbleibt der Stoff in der Umwelt. Er ist schlecht wasserlöslich und kann im schlimmsten Fall in der Nahrungskette landen. So haben Forscher festgestellt, dass bei Messungen, die über das übliche Monitoring hinausgingen, die Konzentration der Chemikalie bis zum 12-fachen des Wertes betrug, der für Algen ohne Wirkung wäre. Frauke Stock. Es ist ja schon so, dass wir denken, der Stoff ist als kritisch einzustufen und schon denken, dass es weitere Maßnahmen geben sollte, um den Stoff auch weiter zu regulieren und auch den Eintrag in die Umwelt weiter zu reduzieren. Unter der REACH-Verordnung, der Europäischen Chemikalienverordnung, wird eben gerade geprüft, ob der Stoff ein sogenannter besonders besorgniserregender Stoff ist. Und wenn sich herausstellen sollte, dass dem so ist, da werden gerade Daten gefordert, dann sieht die EU-REACH-Verordnung auch direkt vor, dass solche Stoffe langfristig ersetzt werden sollen. Den Wissenschaftlern geht das teilweise Verbot in Kosmetika nicht weit genug. Verbannt wurde Triclosan nur aus Produkten, die großflächig aufgetragen werden oder die lange auf der Haut verbleiben, wie zum Beispiel Körperlotionen oder Fußcremes. Der Bakterienhemmer befindet sich aber immer noch in genügend Produkten wie Zahnpasta, Seife, Duschgel, Deo-Rollern, Schminke oder Nagelreinigungsprodukten und eben als Biozid in Arztpraxen oder Krankenhäusern. Wer den Stoff vermeiden möchte, greift am besten zu zertifizierter Naturkosmetik. Darin ist er komplett verboten. Sicher gehen kann man aber auch mit einem Blick auf die Inhaltsstoffe, erklärt Verbraucherschützerin Kerstin Etzenbach-Effers. Das Triclosan steht immer ganz hinten, weil es nur in geringen Mengen erlaubt ist. Also man muss sich nicht die ganze lange Liste an chemischen Namen durchlesen, sondern schauen, ob so am Ende Triclosan steht. Wer glaubt, mit besonders teuren Produkten Triclosan zu vermeiden, irrt. Denn gerade in hochpreisigen Parfums haben Verbraucherschützer den Stoff gefunden. Wir waren jetzt auch noch mal in den Geschäften und das ist so, wir haben es noch gefunden in verschiedenen Zahnpasten und merkwürdigerweise in Deo-Stiften namhafter Parfümhersteller, also in hochpreisigeren Deos, die man dann eher in Parfümabteilungen von Kaufhäusern oder entsprechenden Parfümerien bekommt. Restbestände von Produkten, aus denen Triclosan verbannt wurde, wie Körperlotion, Fußcremes oder Deosprays, durften nur bis zum 31. Juli verkauft werden. Wer trotz des Verbots noch solche Produkte mit dem Stoff in der Zutatenliste entdeckt, sollte den Einzelhändler auf das neue Verbot hinweisen. Bis alle Produkte mit Triclosan vollständig aus den Regalen verschwinden, werden Forscher weiter Alarm schlagen, denn Triclosan steht nicht auf der Liste der Schadstoffe, die in Überwachungsprogrammen aufgenommen sind und regelmäßig europaweit kontrolliert werden.